Morning. Guten Morgen. Day 7 of our devotional, Knowing Him. Tag 7 unserer Andacht, ihn kennen. So, interesting that Paul says that I count myself not that I've already apprehended it. Interessant, dass Paulus von sich sagt, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Because if you think you've arrived in a Christian life, you're not going to press on anymore. Denn wenn du denkst, dass du es im christlichen Leben erreicht hast, wirst du nicht mehr nachjagen. But look what he says after this. Schau, was er danach sagt. He says, but one thing I do. Eines aber tue ich. Forgetting those things which are behind me and reaching for those things that are before me. Ich vergesse, was da hinten ist, strecke mich aber aus nach dem, was vorne ist. This has puzzled me a few years ago. Dies hat mich vor einigen Jahren verwirrt. You know, I remember when I begin to think through this. Ich erinnere mich, als ich anfing, darüber nachzudenken. Hang on, Paul. Warte mal, Paulus. You say, one thing I do, but then you mention two things. Du sagst, eines aber tue ich, und dann erwähnst du zwei Dinge. Like, I forget what is behind and I press on what's ahead of me. Du sagst, ich vergesse, was da hinten ist, und ich strecke mich aus nach dem, was vorne ist. Like these. That's not one thing, that's two things. Es ist nicht eine Sache, es sind zwei Sachen. Paul actually said it's one thing. Aber Paulus sagt tatsächlich, dass es eine Sache ist. Why is it one thing? Warum ist es eine Sache? As long as you're in the prison of your past, you cannot enter the destiny of your future. Solange du im Gefängnis deiner Vergangenheit bist, kannst du nicht in die Bestimmung deiner Zukunft treten. There are so many people that are living in the past and they wonder why they cannot get hold of Christ. So viele Menschen leben in der Vergangenheit und sie fragen sich, warum sie Christus nicht ergreifen können. Close the door to your past. Schließe die Türe zu deiner Vergangenheit. It's one thing. Es ist eine Sache. Why would you allow the prison of your past to shut you out of your beautiful destiny that God has for you? Warum erlaubst du dem Gefängnis deiner Vergangenheit, dich vor deiner wundervollen Bestimmung, die Gott für dich bereithält, auszuschließen? Why didn't you do what Paul says? Listen, forget whatever happened to me in the past. I have a goal to strive after. Warum machst du nicht, was Paulus sagt? Ich vergesse, was auch immer in der Vergangenheit geschehen ist. Ich habe ein Ziel, dem ich nachjage. I have to press into something that Jesus got hold of me for. Ich muss etwas nachjagen, das Jesus für mich bereithält. And everything else is not important. Und alles andere ist nicht wichtig. And if my past stops me from that, well, I'm just gonna forget my past. Und wenn meine Vergangenheit mich davon abhält, werde ich einfach meine Vergangenheit vergessen. And I'm gonna press into this incredible, powerful future that God has for me. Und ich jage dieser unglaublich kraftvollen Zukunft nach, die Jesus für mich bereithält. Do you know, it is such a sad thing for me to see people locked in the prison of your past. Es ist für mich so traurig zu sehen, wie Menschen im Gefängnis ihrer Vergangenheit eingeschlossen sind. And then they cannot experience what God has for them. Und dann können sie nicht erleben, was Gott für sie hat. They always whine, cry and complain about what happened yesterday. Sie weinen, schreien, beklagen sich immer darüber, was gestern geschehen ist. Paul said, Paulus sagte, it's one thing only to forget the past and press into your future. Es ist nur eine Sache, die Vergangenheit zu vergessen und in deine Zukunft vorzustoßen. Do you know what I've learned regarding our past? Weißt du, was ich in Bezug auf unsere Vergangenheit gelernt habe? I've learned something very, very powerful. Ich habe etwas sehr Kraftvolles gelernt. And here is what I've learned. Hier ist, was ich gelernt habe. You cannot change your past. Deine Vergangenheit kannst du nicht ändern. So why do we try to waste our time changing? Warum vergeuden wir unsere Zeit, unsere Vergangenheit zu ändern? Why do we get so stressed about what happened to me yesterday? Warum lassen wir uns so davon stressen, was mir gestern zugestoßen ist? You know, even though you can change your past, but God can redeem your past. Auch wenn du deine Vergangenheit nicht ändern kannst, kann Gott deine Vergangenheit erlösen. But how is your past going to be redeemed if you don't open your hand and let it go? Wie kann deine Vergangenheit erlöst werden, wenn du nicht deine Hände öffnest und sie gehen lässt? So I've decided in my own heart. In meinem Herzen habe ich entschieden, no matter what I walk through, was auch immer ich durchlaufe, no matter what disappointment, pain and difficulties I've experienced, welche Enttäuschungen, Schwierigkeiten und Schmerzen ich erlebe, I will not allow any of this to put me in the prison. Erlaube ich es nicht, dass mich eines davon in das Gefängnis steckt. You know, Paul said he's the prisoner of Jesus Christ. Weißt du, Paulus sagte, dass er der Gefangene von Jesus Christus ist. If you are the prisoner of Jesus Christ, nothing and nobody can imprison you. Wenn du der Gefangene von Jesus Christus bist, dann kann dich nichts und niemand ins Gefängnis werfen. Now you're truly free. Jetzt bist du wahrhaftig frei. Free from your past, free from people's opinion, free from what anybody wants to do to you. Frei von der Vergangenheit, frei von den Meinungen der Menschen, frei davon, was auch immer jemand dir antun will. So I've decided I will redeem whatever happened to me in the past. So habe ich entschieden, dass ich alles erlösen will, was auch immer mir in der Vergangenheit widerfahren ist. And I will use things to make me a better person. Und ich will Dinge gebrauchen, mich zu einer besseren Person zu machen. Pursue Jesus Christ even more and more intimately. Jesus Christus noch mehr nachjagen, in noch vertrauter Zweisamkeit. Trust him even more. Ihm sogar noch mehr zu vertrauen. And live this pursuit that Paul lived. Und dieses Nachjagen leben, das Paulus gelebt hat. Forget the past. Vergiss die Vergangenheit. Press, press, press, press. Jage nach, jage nach, jage nach. And push into the future of knowing him intimately. Und dringe in die Zukunft vor, ihn inniger zu kennen. To know him. Ihn zu kennen. Has to be one of our greatest goals in life. Muss eines der größten Ziele in unserem Leben sein. Because that's what he got hold of you for. Denn das ist das, was für dich bereithält. Thank you guys for listening. Danke Leute, dass ihr zugehört habt. We will see you tomorrow. Wir sehen uns morgen.